من يذكر لنا الحديث الأول؟ أكرم. أي نعم. نعم. الحل. نعم. من أخرجه؟ الأربعة وابن أبي شيبة. نعم. ألس لو بيبط الله ديم جنيدك ديم ألبام هيتسجن وانت في السوق ده سس كان نجيب ديم من مطاهر من ليش أنبيت أوصى الله وان كان نجيب ديم من إنديزا أنبيت من فوق أوصى محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم بفوق يا إن شاء الله فايتا ماخن دم جادم فيا بارك الله فيكم إرمل دي حديثة دي فيا شن بهندلت هابن في دهولم عندما هم فيا بإذن الله تعالى فايتا في باب المياه das Buch von den Gewässern und das erste Hadith. Bitte schön. Das erste Hadith, Abdul Khader. Sehr gut. Barakallahu fik. Wer hat diesen Hadith berichtet? Und wo die Quelle? Ja. Genau. Von den vier. Das erste Hadith war an Abi Huraira. An Abi Huraira, radwanullahi alayhi, qala, lama suila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an ma'il bahri, qala, huwa at-tahuru ma'uhu, al-hillu maytatuh. Akhrajahu al-arba'a, wa ibn Abi Shayba, wa sahahu ibn Khuzaymah, والترمذي. ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بودي نخدم وثا ميرس وثا رجستار. يعني gesagt هو الطهور ماء بس بدل بس ميرس وثا إسرائيل ونرائنيش والحل ميتته und alles was im Wasser normalerweise lebt, wenn das auch im Wasser stirbt, dann ist es für uns erlaubt, dass wir von diesen Tieren essen können. Das Hadith wurde von dem Tier Barakallahu fikum berichtet. الحديث الثاني. إن الماء طهور لا ينجس شيء. بس هذا الحديث نعم وليد Wer hat das berichtet? Genau. Wo gefällt es? Die drei und Ahmed hat das als sahih gestuft. Barakallahu fikum, das zweite Hadith. In al ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. In al ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Al-Hadith rawahu Abu Sa'id al-Khudri. Wa huwa akhrajahu al-Thalatha wa sahahahu Ahmed. Das wird das Wasser ist rein und nichts kann das Wasser unrein machen. Dritte. الحديث الثالث ما كان موجود نعم لا هذاك الرابع نعم قلت الحديث من أخرجه؟ Richtig, sehr gut. Deutsch? Sehr gut. Wie wird dieses Hadith gestuft? Ist das sahih? Was ist dieses Hadith? Warum? أبو حاتم أبو حاتم hat gesagt dieses Hadith ist ضعيف عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا نجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور لا ينجس إلا أن يتغير ريحه أو ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث ضعيف. Das bedeutet, das Wasser ist rein und nicht kann das Wasser unrein machen, außer was sein Geruch, Geschmack und Farbe ändert. Und bei Al-Bayhaqi, was diese durch ein unreines Substanz, durch ein unreines Substanz verändert werden, diese drei. Das bedeutet Farbe, Geruch, Geschmack und Farbe. Aber dieses Hadith ist da'if. Warum ist dieses Hadith schwach? Weil, barakallahu fikum, es gibt in diesem Hadith Rishdin ibn Sa'ad und das ist Matruk. Das wird, man nimmt sein Hadith nicht. Deshalb ist dieses Hadith da'if. طيب, Al-Hadith al-Rab. Viertes Hadith. Na. نعم. Was bedeutet das? Krugen. Krug, ja. Ja. Okay. Barakallahu fikum, das vierte Hadith ist von Abdullah ibn Umar radhiyallahu alayhi. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt, إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ وَفِي لَفْظٍ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Wenn die Wasser Menge zwei Kruge ist, dann trägt dieses Wasser keine Unreinheit. Das wird nicht unrein, das bleibt rein. طيب. الحديث الخامس. Fünftes Hadith. Der Lehrer war nicht da. Nein. Ahadukum. Akhrajah Muslim, wa lil-Bukhari. Wa inda al-Bukhari fuqan al-Hadith la yabulanna. تائم ثم يغتسل فيه. نعم لا يغتسل فيه من الجنابة. نعم هو نعم auf Deutsch der fünfte Hadith. Ja. Okay, auf jeden Fall, wir haben noch nicht angefangen. Das war nur eine Wiederholung für das. Bitte. Ja. Ja. Und voriges Mal haben wir erklärt, was das bedeutet. Warst du nicht da? Nein, nochmal bitte. Das ist, war er da oder nicht, Felix? Er war da. Körper war da. Wir haben keine Zeit. Wir müssen Aha, und warum haben wir gesagt unbeliebt? Na, das musste ich dich fragen und nicht umgekehrt. Auf jeden Fall, wir machen weiter, bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. بارك الله فيكم. طبعا أبو هريرة رضوان الله عليه راوي الحديث، تكلمنا عن أبي هريرة من هو، وعبد الرحمن بن صخر على الأرجح، وهو أحد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكثيرة، بل هو أكثر الصحابة رواية. وقلنا السبب في هذا رغم تأخر إسلام أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضوان الله عليه لما نسي بعض الأحاديث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أنسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع رداءك يا أبو هريرة، فدعا له، فبعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى بعد ذلك، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. الطهور والأظهر فيه يعني يقال طهور ويقال طهور، طهور طهور، وهذا لغتان، وهو من الطهارة، وهو من إزالة النجاسة، من إزالة النجاسة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يعنى بذلك أن الكلب إذا ولغ في الإناء نجس هذا الإناء، نجس هذا الإناء. ولغ الكلب في الإناء أو في الشراب، وهو أن يأتي بلسانه، بلسانه أو بأنفه في هذا الإناء. بارك الله فيكم. هذا الحديث يدل على أحكام كثيرة، هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. الأول نجاسة فم الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في حال أن يلغ الكلب في الإناء أولا بإراقة ما في الإناء، أن يرق ما في الإناء. المسألة الثانية بارك الله فيكم، قال طهور إناء أحدكم، فلو كان هذا الإناء ما تنجس، والذي فيه ما تنجس بولوغ الكلب أو بوضع الكلب لسانه في هذا الإناء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم؟ فإذا لابد أنه أصبح هناك نجاسة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. وهو ظاهر في نجاسة الفم، وظاهر في نجاسة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في نجاسة اللعاب. بارك الله فيك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو ظاهر بارك الله فيكم في مسألة أن فم الكلب نجس، عليكم السلام. طبعا اختلف أهل العلم بارك الله فيكم في مسألة الكلب، هل فقط لعاب الكلب هو النجس، أو فم الكلب وأنف الكلب هي النجسة، أم أن الكلب كله نجس؟ واختلفوا على أقوال، منهم من قال لا، الكلب ليس نجسا بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكلب المعلم في الصيد، فالكلب يصيد بفمه، فلو كان نجس لنجس الصيد، فقالوا طاهر. الآخرون قالوا لا، الكلب كله نجس، شعره وفضلاته ولعابه كله نجس، وقاسوا على الولوغ. والآخرون وإن شاء الله هو الحق قالوا لعاب الكلب نجس، لثبوت الدليل في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وقالوا أما الشعر والوبر فليس بنجس لعدم وجود دليل، وأما القياس في هذه المسألة فلا، لا يجوز القياس في العبادات، لأنه أن تقول عن شيء نجس لابد من دليل واضح في هذا الأمر. الحكم الثاني في هذا الحديث، الحكم الثاني في هذا الحديث هو على وجوب 7 غسلات للإناء. يعني إذا أراد الإنسان أن يطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب يجب أن يغسله 7. طبعا هناك أيضا يغسله 3 أو 5 أو 7. فبعض أهل العلم قالوا في هذا الحديث ضعف فلذلك ما يؤخذ به. الحكم الثالث بارك الله فيكم وجوب التتريب للإناء. التتريب للإناء هو غسل الإناء بالتراب. وهنا بارك الله فيكم بالنسبة لغسل الإناء بالتراب عندنا مسألة، وهي هل يغسل أولا، هل يغسل أولا، هل يوضع التراب لوحده، هل يوضع الماء مع التراب، هل يكون الغسل بالتراب آخر الشيء؟ طيب لو كان آخر الشيء هل يترك الإناء معه التراب؟ لابد من غسله مرة أخرى، فصاروا 9 ما صاروا 7. لذلك قال بعض أهل العلم أن الأولى يضع الماء مع التراب ويغسل، وثم تكون 6 الباقية أو 7 الباقية. فيه أيضا في الحديث مسألة بارك الله فيكم الإراقة، مسألة الإراقة عليكم السلام، مسألة إراقة الذي في هذا الإناء. والمسألة الأخيرة هي مسألة الإناء، يعني هي مقيدة في مسألة الأواني وليست بارك الله فيكم في مسألة الثياب أو ذلك. طبعا بعض أهل العلم مثل الحنابلة ذكروا وقالوا إذا لمس الكلب بلعابه مثلا حذاء أو مثلا لمس ثوب أحد الناس، قالوا أيضا يغسلها 7 أولاهن بالتراب أو آخرهن بالتراب أو يترب أو يعثر بالتراب. ولكن هذا بارك الله فيكم لا دليل عليه، لأن الثوب ليس كما الإناء، الإناء هنا الذي يستخدم للطعام والشراب، الذي يستخدم للطعام والشراب. طبعا اضطربت الروايات في مسألة متى يكون الأمر بارك الله فيكم، ويرجح أن تكون الأولى في ثبوت ذلك في حديث الشيخين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. طبعا وهناك من قال وعفروه 8 بالتراب، والحديث صحيح وعفروه 8 بالتراب، والتعفير هنا هو أن يجعل هذا مع الماء، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. يتكم في سؤال في لاش نوين كلمة دس بس أخ مدم أنغاي مدى أنغاي هاي تسطونها انزوا البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت دي راين هاي دي راين هاي اينس جسيسس فن ايش وين اين هند wenn ein Hund in diesem Gefäß seinen Mund tut oder seine Zunge tut, die Reinheit ist hier, dass man dieses Gefäß 7-mal wäscht mit dem Wasser und 1-mal der erste mit Erde. 7-mal mit Wasser und bei der ersten mit der Erde. Und in einer anderen Überlieferung, was drin ist von Essen oder was Trinken in diesem Gefäß, soll man das gießen. Das bedeutet, da kann man das nicht mehr trinken oder kann man nicht mehr, barakallahu fikum, dieses Wasser oder zum Beispiel dieses Essen benutzen. Und das ist bezüglich des Hundes. Das ist bezüglich des Hundes. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, sagte, tuhuru ina ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat. ولهن بالتراب. Es gibt auch natürlich bei At-Tirmidhi أخراهن بالتراب. Das wird die letzte davon mit Turab. Aber hier, wenn man sagt, die letzte davon mit Turab, du kannst nicht ein Gefäß mit Erde lassen. Du musst das waschen, damit du es benutzt. Deshalb sagen die Gelehrten hier, das bedeutet, man mischt die Erde mit dem Wasser und wäscht man. ودي بارك الله فيكم، إسكيب فينا أورتايلة إن ديزم حديث. Gefühle, Urteile, diesem Hadith. Erstens, dass Mund und Speichel, Nase, Mund und Speichel von Hund unrein sind. Natürlich, barakallahu fikum, da muss man etwas hier sagen. Warum sagen wir das? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Tuhuru, die Reinheit des Gefäßes wird erzielt. Das bedeutet, wenn ein Hund in ein Gefäß seine Zunge tut oder sein Speichel mit seinem Speichel berührt, dann ist dieses Gefäß unrein geworden. Und der Prophet sagte, du musst das gießen, du kannst das nicht mehr benutzen. Das heißt auch, das ist unrein geworden. Und von hier sagt man, Speichel des Hundes ist unrein. Nase und Mund sind unrein. Aber ist das auch für den ganzen Körper? Hier, barakallahu fikum, haben wir unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Manche haben gesagt, nein, Speichel des Hundes ist auch rein. Das heißt, sie haben dieses Hadith hier nicht mehr verwendet. Da haben sie gesagt, der Beweis dafür ist, der Prophet Muhammad s.a.w., als man ihn gefragt hat, was tue ich, wenn mein Hund, was ich natürlich Muallam, das wird, was ich im Namen Allah subhanahu wa ta'ala geschickt habe auf Jagd, neben einem anderen Hund ist bei einer Beute. Der Hund holt die Beute doch. Der holt die Beute. Sie haben gesagt, ja, wenn der Hund die Beute holt, der berührt die Beute mit seinem Speichel. Das ist, und deshalb haben sie gesagt, rein. Die anderen haben gesagt, Hund insgesamt, Haare, Fell, Speichel, Nase, Mund, alles vom Hund ist unrein. Da haben sie gesagt, ja, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Tuhure in ayahadikum, das wird die Reinheit eines Gefäßes von einer von euch, das ist, da haben sie gesagt, weil der Hund Speichel kommt von Schwitzen auch, wie Schwitzen. Und weil der Hund auf dem ganzen Körper Schweiß hat, deshalb ist unrein, total. Und wir haben auch hier Analogieschluss gemacht bezüglich des Mundes oder des Speichels. Die dritte Aussage, und das ist die richtige Aussage, man soll unterscheiden zwischen Speichel des Hundes bezüglich Gefäß, das wird, wenn du Teller hast. Du hast Teller zum Beispiel. Und jemand hat Hund und der Hund tut seinen Speichel in diesem Teller. Dann darfst du nicht mehr von diesem Teller essen und du darfst das Essen oder was zum Beispiel von Flüssigkeit drauf ist, nicht mehr benutzen. Du musst das vergießen einfach. Erstens, zweitens, was machst du mit dem Teller? Du musst das bereinigen. Wie reinigst du diesen Teller? Indem du diesen Teller 7-mal wäschst mit Wasser und einmal davon, das wird einmal, mischst du Wasser mit Erde. Oder manche Gelehrten sagen, erstens mit Wasser, mit Erde, holst du Erde, Boden, Turab. Du wäschst das und dann 7-mal mit Wasser. Und von hier sagt man, barakallahu fikum, die richtige Aussage diesbezüglich, Speichel des Hundes, Mund und Nase, unrein. Fell und Haare, rein. Speichel, unrein. Fell, rein. Das heißt, wenn ein Hund dich berührt, mit seinem Speichel, Klamotten, mäßig, du brauchst das nur zu waschen. Du brauchst das nicht 7-mal zu machen, wie ein, natürlich, es gibt Gelehrten, die das gesagt haben. Wallahu ta'ala ala, wa. Das heißt, erstes Urteil in diesem Zusammenhang ist, Mund, Zunge, Nase von einem Hund sind unrein, Speichel ist unrein. Zweitens, barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es Beweis, dass man 7-mal mit Wasser wäscht. Wenn ein Gefäß von Speichel des Hundes betroffen worden ist, dann musst du das 7-mal waschen. Manche haben gesagt, 7-mal sind beliebt. Andere haben gesagt, Pflicht. Und hier, der Prophet hat gesagt, Ula Hunna bit Turab. Und deshalb dritte, drittes, barakallahu fikum, Urteil in diesem Hadith: Man muss Erde benutzen, Turab. Man muss das benutzen. Warum muss man das benutzen? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Aber wann benutzt man die Erde? Benutzt man die Erde am Anfang oder am Ende? Pass auf, barakallahu fikum. Wenn man das am Ende benutzt, du hast Erde am Ende in deinem Gefäß, wie wirst du das machen? Du kannst gar nichts machen. Deshalb mach das am Anfang, wallahu ta'ala. Dazu auch in diesem Hadith, barakallahu fikum, man darf nicht das benutzen, was in dem, man darf nicht das benutzen, was im Keller zum Beispiel oder im Gefäß geblieben ist, wenn ein Hund Speichel, sein Speichel in Berührung, mit seinem Speichel in Berührung gekommen ist. Nochmal, für uns ist wichtig natürlich, du bist zum Beispiel in Straßenbahn, du bist auf der Straße, es gibt hier mehr Hunde als Menschen. Was machst du in diesem Zusammenhang? Was machst du in diesem Zusammenhang? قال يلا حذيفة خطا ايرخ نهوت رلو was machst du wenn du zum Beispiel auf Straßen, in Straßenbahn bist und du wirst von zwei hier Möglichkeiten hast: ein Hund berührt dich, dein Körper oder dein Klamotten mit seiner Zunge mit Speichel, oder der berührt deine Klamotten mit seinem Speichel, oder der berührt dich nur mit seinem Fell, ohne Mund und Nase. Wenn das mit Fell ist, dann du machst das, wenn Fell drauf geblieben ist, dann machst du das nur weg. Und du kannst beten, alles in Ordnung. Wenn mit seinem Speichel, du wäschst nur die Stelle. Nur waschen. Aber nicht siebenmal. Siebenmal ist nur vier Gefäß. Es gibt eine Aussage bei Hanadila. Es gibt, barakallahu fikum, eine Aussage bei Hanatila, siebenmal auch für die Klamotten. Aber das ist da'if. Nee, und einmal mit Erde, ja, das stimmt. Und das ist da'if. Wir waren einmal bei Sheikh bin Jibrin und der hat al-Fiqh von al-Ba'li erklärt und der hat das gesagt. Und die Leute natürlich haben gelacht, als sie das gehört haben. Der hat gesagt, ja, das ist eine Aussage im Madhhab. Aber das ist ohne Beweis. Und was ohne Beweis ist, da kann man nicht nehmen. Das heißt, barakallahu fikum, das achte Hadith an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab wa fi lafdhin falyuriqhu lit-Tirmidhi ukhrahunna aw ulahunna bit-turab. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. الحديث التاسع وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي قتادة بفتح القاف عليكم السلام، هو الحارث ابن ربعي بكسر الراء. شوف بعدين عن أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله، شهد أحدا ومات سنة 54 بالمدينة، وقيل مات بالكوفة في خلافة علي بن أبي طالب. هو راوي الحديث. قال صل الأذان. شوف شاف خليل عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، يعني ليست نجس، إنما هي من الطوافين عليكم. من الطوافين عليكم زي ما هن أذان لما هن الضيف. طيب تابع إن شاء الله بارك الله فيكم. إذن الحديث من رواية الحارث بن ربعي في مسألة الهرة. هذا الحديث له قصة أن أبا قتادة رضوان الله عليه سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه، فجاءت هرة تشرب من هذا الوضوء فأصغى لها الإناء حتى شربت، يعني أعطاها الإناء حتى شربت. فقيل له ماذا تفعل؟ تتوضأ من ماء شربت منه هرة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، أي لا ينجس ما لمسته أو لبسته، إنما هي من الطوافين عليكم. الطائف هو الخادم وهو المولى والمملوك الذي يطوف على سيده، فشبه الهرة بالخادم الذي يطوف، كما أن الهرة تكون مع الناس وتطوف معهم وتأتي معهم. وفي رواية والطوافات، والطوافات جمع للهرة والهر، للهرة والهر يعني الذكر والمؤنث، فلا شيء فيه. والحديث دليل على طهارة سؤر الهرة وطهارة الهرة. سؤر الهرة بارك الله فيكم، السؤر هو ما يبقى من الذي تشربه أو من الذي تشربه، يعني مثلا في عندك كأس إذا شربت ثلاث أرباع الكأس وبقي ربع، هذا الربع الذي يبقى يسمى سؤر، يعني الباقي. فسؤر الهرة، الهرة عفوا، سؤرها طاهر ولا تقيد للطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الطوافين عليكم أو هي من الطوافات عليكم. والحديث كذلك صححه البخاري والدارقطني والعقيلي بارك الله فيكم في مسألة الهرة. بارك الله فيكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة فن أبي قتادة بريشتت، أبو قتادة هاد بريشتت دستقفت محمد صلى الله عليه وسلم بتجلش بتجلش دا كاتسة بتجلش كاتسة جزاكتها، إنها ليست بنجس، دي كاتسة اسنيت أنغين ودا كاين أنغين هايت، إنما هي فالش زي است فون ديم بيرتو ايش إما كنت ودا في بدين. ودي الطوافين مثلت دي ينجي دي ستندش باو ايش ايش ونتو ايش كم. وديس حديث بارك الله فيكم اتباع الأربعة، وانت الترمذي هاد كذاك صحيح، نتوش اخ البخاري هدس الصحيح انجستوف، وانت الدار قطني ان اندغت. ابو قتادة، ابو قتادة ليس تيز التزون ابو قتادة بس انجسرت فن عند بكفيد محمد صلى الله عليه وسلم، انجسرت فن عند بكفيد محمد صلى الله عليه وسلم ارهايف الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي und er war, er hat den Islam angenommen, er kam aus Medina und er war natürlich ein Reiter von den Reitern, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, und er starb im Jahre 54. Manche haben gesagt in Medina und manche haben gesagt in Kufa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala natürlich ihm Barmherzigkeit schenken. Abu Qatada wollte eines Tages Wudu machen. Wollte eines Tages Wudu machen. Als er das gemacht hat, dann kam eine Katze zu ihm. Was hat er gemacht? Er hat Gefäß gehabt, er hat das der Katze gegeben, die Katze hat davon getrunken und er wollte sein Wudu weitermachen. Die Leute haben gesagt, was machst du da? Die Katze hat davon getrunken. Er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Katze ist keine Unreinheit. Das heißt, die Katze ist rein. Und er hat dieses Hadith gesagt, was wir erzählt haben. At-Tawwaf, barakallahu fikum, At-Ta'if, der ist derjenige, der zu uns immer kommt. Und das sind normalerweise die Diener, die man hat. Das sind diejenigen, die für dich etwas tun zu Hause. Und das ist auch wie die Katze. Die kommt immer zu den Leuten, die spielt zum Beispiel mit den Leuten. Und hier in diesem Hadith gibt es, barakallahu fikum, dass die Katze rein ist, die Katze rein ist, auch wenn die Katze mit ihrem Speichel zum Beispiel jemanden berührt, dann ist das eine Reinheit, das ist nicht Unreinheit. Und Su'r al-Katze, Su'r, wie bedeutet, dass es was übrig bleibt von dem, was die Katze getrunken hat. Was übrigens bleibt, ist auch rein. Ist ein, ist auch, barakallahu fikum, rein bezüglich dieses Hadith. Was wir hier haben, dass der Sahabi Wudu gemacht hat. Als die Katze davon getrunken hat, das blieb rein. Und er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Katze ist keine Unreinheit. Und natürlich, die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen. Die haben gesagt, ja, das muss man wissen, ob die Katze zum Beispiel was gegessen hat vor einem Tag. Und die anderen haben gesagt, eine Nacht. Und die anderen haben gesagt, eine Stunde und so weiter. Aber wir nehmen die Sache allgemein. Und zwar, die Katze ist rein. Wenn die Katze von etwas getrunken hat, bleibt das rein. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه الحديث متفق عليه أنس رضي الله عنه طبعا القصة مشهورة فضل العربي الذي دخل المسجد فبال وإن شاء الله نتابع هذه القصة بعد صلاة المغرب بإذن تعالى هذا الحديث الأخير الذي سنأخذه ويبقى عندنا في هذا الباب الحديث يبقى ثلاثة إن شاء الله نتابع فيها فننتهي من كتاب الطهارة بإذن تعالى بارك الله فيكم dieses Hadith ist von Anas ibn Malik. Er hat erzählt, dass ein Arabi, einer von den Weiten, in die Moschee gekommen ist und er hat sich eine Ecke von der Moschee genommen und er hat uriniert. Vor den Leuten in der Moschee. Die Leute haben ihm gesagt, was tust du da, mach das nicht. Der Prophet Muhammad hat ihm gesagt, lass ihn. Lass ihn. Und er hat weiter uriniert, dann hat der Prophet Muhammad befohlen, dass die ein Eimer Wasser drauf gießen, damit diese Unreinheit, Urin, weggespült wird. Dieses Hadith, inshallah, erkläre ich bi'izni ta'ala nach dem Gebet. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir beten erstmal Maghrib und dann machen wir nach dem Maghrib weiter. Und das ist, inshallah, das letzte Hadith für heute bi'izni ta'ala. Drei Hadithe sind genug, wenn man die lernt natürlich. Aber Wer lernen möchte und wer seine Religion lernen möchte, muss auch diese Hadithe lernen. Aber wer nur zuhören will, es gibt viele Kassetten. Oder da kann man im Fernseher viele Programme sehen. Nasallahu salam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، بارك الله فيكم. إذن بسرعة، الحديث الأول الذي تكلمنا عنه فهو حديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه أيضا لمسلم، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وما الحديث الذي بعده؟ وهو حديث أبي قتادة رضوان الله عليه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجروه أو فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الاسلوب في بيت الله ديم جنيدجن ديم ألبام هيتسجن. بارك الله فيكم. Wir haben drei Hadithe genommen, zwei haben wir erklärt und wir erklären inshallah den dritten jetzt. Das erste ist von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Er hat gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Reinheit eines von euch, eines Gefäß von einem von euch, wenn ein Hund seinen Speichel oder seinen Mund drin tut, ist, dass man das 7-mal wäscht, die erste davon mit der Erde. Und das ist von Muslim überliefert. In einer anderen Überlieferung, فَلْيُرِقْهُ, das wird der Muslim vergießen, was da drin ist. Und bei At-Tirmidhi, أُخْرَاهُنَّ, die letzte davon, oder die erste davon mit der Erde. Zweites Hadith, das ist von Abi Qatada, Rizwanullahi alayhi. Er sagte, bezüglich Katze, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte: إنها ليست بنجس. Die Katze ist keine Unreinheit. Das ist من الطوافين عليكم. Die kommt immer zu euch und die läuft immer zwischen euch oder euch. Und deshalb, barakallahu fikum, ist das keine Unreinheit. عليكم السلام. Das ist barakallahu fikum. Dann haben wir das Hadith Nummer 10 und das ist das letzte Hadith für uns heute. Von Anas radhiyallahu anhu, dass ein Arabi, einer von den Weiten, in die Moschee gekommen ist und er hat sich eine Ecke genommen von der Moschee und er hat uriniert. Die Leute haben ihm gesagt: Was tust du da? Das heißt, sie haben mit ihm beschimpft: Was machst du da? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Lass ihn. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man ein Eimer Wasser drauf gießt. Und das ist bei Al-Bukhari und Muslim. طيب. Jetzt machen wir weiter, inshallah, auf Arabisch und dann werden wir auf das. Anas ibn Malik und Abu Hamza, radhiyallahu alayhi, Ansariyun, Khadim, Rasulullah, salawatullahi wa salamu alayhi, منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنس يخدمه وكان طفلا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. سكن البصرة من خلافة عمر وطال عمره إلى 103 سنين. قيل طبعا أنه 99 سنة. المهم أنس بن مالك طال عمره وكثر ولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وكثرة الولد. الأعرابي الذي هو من سكان البادية سواء كان عربيا أو أعجميا، يعني العربي قد يكون ليس الأعرابي بمعنى العربي، الكثير يفهم العربي بمعنى العربي، لا، الأعرابي بمعنى الإنسان البعيد عن المدينة الذي يسكن البادية من أهل البادية. قيل أنه ذو الخويصرة اليماني، قيل أنه ذو الخويصرة اليماني. فبال في المسجد فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي اتركوه، لا تمنعوه من هذا. وقال لهم مه مه يعني اتركوه اتركوه. فلما قضى بوله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو ملآن من الماء، بدلو من الماء، وأهريق في هذا المكان، لأن البول غير طاهر. وبارك الله فيكم، والماء طبعا يطهر هذا المكان. والحديث طبعا فيه دلالة على بول الآدمي، وهذا إجماع، وكذلك على أن الأرض، على أن الأرض تتنجس، على أن الأرض تتنجس إذا أتى على هذه الأرض نجس. هل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ نعم بارك الله فيكم، لأن إذا يبست فهي لها أيضا طهارة. يعني مثلا إذا بال إنسان على مكان من الأرض وثم ترك هذا المكان فيبس، صار يابس، فهذا أيضا إن شاء الله يكون طهور لها، جفوف الأرض طهورها أو زكاة الأرض يبسها. وكذلك الحديث فيه على أن صب الماء، صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، لا بد أي من غسلها. وكذلك بارك الله فيكم أنه ما يحتاج إلى يعني إلى شيء كثير جدا من الماء عليكم السلام، وإنما يكفي أنه مثلا على هذا المكان أنه يأتي الماء. وكذلك لا يشترط حفر الأرض، لا يشترط كذلك حفر الأرض. ولا يشترط أيضا إخراج التربة التي يعني بال عليها. وفي الحديث كذلك بارك الله فيكم فوائد، منها احترام المساجد، احترام المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وكذلك في هذا الحديث الرفق بالجاهل وعدم التعنيف عليه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومنها حسن الخلق ولطف التعليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المسائل بارك الله فيكم. ومنها أن الإبعاد يكون للذي يريد الغائط، أما الذي يريد البول يعني يبتعد عن الناس. ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما. المضرة إذا حملوه ثبت، إذا حملوه الآن وهو يبول، فيمكن يبول على يأتي البول على واحد منهم، وبدل ما تكون بقعة واحدة صاروا 10 بقع في المشي. فذلك لا، اتركه في هذه البقعة يبول، عليكم السلام، أحسن ما يكون الأمر. وفيه كذلك هذا الحديث قصة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حضرت واسعا في آخر الحديث. لماذا؟ لأن الرجل قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد، فقال له فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حضرت واسعا، قل اللهم اغفر للجميع، ما تقول فقط لي. لماذا؟ لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم معه في التعامل بارك الله فيك. طيب ديزو حديث بصرية بارك الله فيكم هابن اسفون أنس رضوان الله عليه، اسفون أنس رضوان الله عليه، أنس أبو حمزة، إيهايس أبو حمزة، أنس بن مالك، إذا أن كلاينة يونغ نوين أو دكتين ياغا ألت ألت فوفيد محمد صلى الله عليه وسلم نخ مدينة كام أنس هد في الإسلام أنجو نومن وند هد دين فوفيد صلى الله عليه وسلم جدين دفا دينا دزو الدهات ألس دين فوفيد محمد صلى الله عليه وسلم جمع. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat für Anas Dua gemacht, dass er viele Kinder bekommt und dass er auch lange lebt. Und Anas hat gelebt, man hat gesagt 99 Jahre, man hat gesagt, er hat gelebt 103 Jahre. Auf jeden Fall, Anas Radwanullah alayhi ist einer von den bekanntesten Sahaba von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Er hat berichtet, dass ein Arabi, Al-Arabi, das ist nicht der Araber. Al-A'radi ist derjenige, der in der Wüste und in der Weiten lebt. Das wird weit von der Stadt. Das ist A'radi. Derjenige, der weit von der Stadt lebt und in der Wüste lebt. Und das kann Araber sein oder nicht Araber sein. Dieser A'radi kam und da hat man gesagt, Zul-Khuwaisar al-Yamani. ist der Khwaisr al-Yamani. Diese Person kam in die Moschee und er hat Druck gehabt, Blasendruck gehabt, dann hat er eine Ecke genommen in der Moschee, normal. So ist das bei ihm. Und er hat uriniert. Die Sahaba, radiallahu alayhim, die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wollten ihn natürlich nehmen. Was tust du da? Sie haben angefangen, mit ihm laut zu schreien, was tust du da? Der Prophet hat gesagt, lasst ihn, la tuzrimuhu, lasst ihn, verhindert ihn nicht. Bis er zu Ende war, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, holt Eimer Wasser und gießt das drauf. Der hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das gemacht. Erstmal, barakallahu fikum, hier, das ist ein Konsens der islamischen Gelehrten, dass Urin unrein ist. Und Urin, wenn Urin an einer Stelle gekommen ist, dann muss man das reinigen mit Wasser. Aber was ist mit der Erde? Ist es unbedingt mit Wasser? Nein. Wenn Urin auf der Erde gekommen ist und dann wird das trocken, wenn das trocknet, dann ist das auch Reinigung auf der Erde. Dazu, barakallahu fikum, wenn jemand uriniert hat und da will man diese Erde oder diesen Platz reinigen, dann soll man Wasser drauf gießen. Und es gibt zwei Arten von Erde. Erde, die weich ist, wie Sand und normale Erde, oder zum Beispiel, was wie Beton. Bei Beton muss man das waschen, richtig waschen. Bei Erde jetzt muss man graben und alles. Nein, braucht man gar nicht. Sondern nur Wasser drauf gießen. Barakallahu fikum. Und die Sache ist nicht nur Wasser bezüglich Erde. Wenn das auch trocknet wird, wenn die Sonne zum Beispiel strahlt und drauf strahlt und das wird trocken, das ist auch Tahara. Das ist auch Reinigung für diesen Platz der Erde. Es gibt in diesem Hadith auch, barakallahu fikum, andere natürlich Lektionen für uns. Erstens, dass man Respekt vor Moscheen hat. Respekt vor Moscheen hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, diese Moscheen sind nicht für Urinieren und nicht für Müll werfen, sondern diese Moscheen, die sind, dass man dafür da, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und dass man Koran liest, dass man betet. Und nicht, dass man handelt in der Moschee oder dass man verlorene Dinge sucht oder dass man uriniert oder so weiter. Nein, die Moscheen sind für Allah, barakallahu fikum, für Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, für Koran lesen, für das Gebet. Zweitens, barakallahu fikum, die Sahaba, radhiyallahu alaihim, als sie das sahen, dass eine Person schlecht gemacht hat in der Moschee, die haben nicht geschwiegen. Die haben gesagt, was machst du da? Das ist falsch. Aber der Prophet hat ihnen gesagt, lass ihn, weil wir mit einer Person, die kein Wissen hat, wir müssen ruhig mit ihm erklären, was richtig ist. Und nicht, dass man sofort, barakallahu fikum, diese Person auf den Kopf schlägt. Nein. Drittens, den Charakter. Man merkt den Charakter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den guten Charakter, das gute Benehmen. Er hat ihn nicht beschimpft oder er hat zum Beispiel ihn geschlagen oder er hat... Nein, gar nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt, diese Moscheen sind für sowas nicht und nur einmal Wasser drauf. Und auch wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm beigebracht hat. Dazu, barakallahu fikum, hier gibt es eine große Regel im Islam. Und das ist, wenn du zwei Handlungen hast oder zwei verbotene Dinge hast, zwei schlechte Sachen hast und du musst unbedingt eine davon dulden, dann nimmst du die kleinere und machst du die größere davon nicht. Hier ist das in diesem Hadith. Wenn die Sahaba ihn tragen und die wollen ihn nach draußen bringen und er uriniert, es kann sein, dass Urintropfen auf ihre Klamotten kommen und es kann sein, dass auf anderen Stellen auch kommen. Nein, lieber an dieser Stelle, nicht, dass er das Ganze, die ganze Moschee unrein macht mit seinem Urin. Deshalb sagen die Gelehrten, man kann hier die größere Schlechte verhindern, dadurch, dass man die kleinere macht, was die Sahabe gemacht hat. Es gibt auch hier, barakallahu fikum, eine sehr schöne Sache, und zwar der Prophet hat gelacht. Salawat Allahi salamu alayhi. Weil diese Person am Ende sagte, möge Allah mir und Muhammad verzeihen und allen anderen Menschen nicht. Nur mir und Muhammad. Nur. Der Prophet hat gesagt, du hast eine große Sache eng gemacht. Warum? Weil wenn du Bittgebet machst, dann sage, möge Allah uns alle verzeihen. Warum nur Muhammad und ich? Deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. gelacht. Weil diese Person, der hat das nicht. Ich meine, normalerweise hat diese Person gedacht, der Prophet wird mit ihm jetzt schimpfen, der wird ihm sagen, du hast schlecht gemacht. Nein, nein, nein, der hat gar nichts gemacht. Wasser draufgießen und keine großen Probleme daraus machen. Und das ist ein Barakallahu fikum Lernaktion für uns. Und der Prophet sagte, innama bu'ithtum muyassirin. Das will Allah hat euch geschickt, dass ihr Erleichterung macht. Erleichterung für die Leute. Und Erleichterung bedeutet hier, die Religion zu praktizieren. Nicht Leute, die Sache schwer machen. Nein, wir machen Erleichterung, wir machen keine Erschwernisse in der Religion. Barakallahu fikum. Das ist Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدغاي حديثة بارك الله فيكم زين zu lernen. بدغاي حديثة زين zu lernen. Und möge Allah سبحانه وتعالى uns und euch Geduld und Kraft geben, dass wir unsere Religion lernen. ظهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. الحديث الثاني حديث أبي قتادة رضوان الله عليه قال في الهرة صلوات الله وسلامه عليه إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم في اليوم الطوافات. وحديث بارك الله فيكم الأعرابي أنس الأعرابي الذي بلى في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب ماء فأهريق. ذنوب الماء هو الدلو الدلو يعني السطل أو الدلو الذي يستخدمه الناس. بارك الله فيكم بغاية حديثة أسمى دي رينيغونغ أينس كفيسس فون أويس. Wenn der Hund drin mit seinem Speichel oder wenn der Hund das mit seinem Speichel berührt, dass man siebenmal wäscht, ein davon mit Erde. Zweites Hadith ist von Abi Qatada, als er Wudu gemacht hat und die Katze kam und er hat sie davon getrunken. Da haben die Leute gesagt, wie? Der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Katze ist keine Unreinheit. Das ist min al-tawafin alaikum, das wird sie, sie ist immer zwischen euch. Und die kommt immer um euch. Und das dritte Hadith ist von Anas radiallahu alayhi, dass ein Arabi in die Moschee gekommen ist und er hat uriniert. Die Leute wollten ihn verhindern. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, lass ihn. Und als er fertig war, der Prophet Muhammad s.a.w. hat befohlen, dass sie einen Eimer Wasser holen und dass sie darauf gießen. Und das sind die drei Hadithe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alameen. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wenn man